بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir haben gestern begonnen, über Al-Khushu im Gebet zu reden, und gestern ging es um allgemein eine Einführung über das Thema Al-Khushu, und wir waren so weit gekommen zur Frage, wie wir die Demut erreichen können und wie wird sie gefördert. Und wir hatten gesagt, erstens durch die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wir waren stehen geblieben bei den Definitionen, die Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah erwähnt hat, über Al-Khawf. Zum einen die Definition von Al-Junayd rahimahullah: die Angst ist die Erwartung der Strafe mit jedem Atemzug. Eine weitere Definition war: die Angst ist die Erschütterung des Herzens und dessen Bewegung durch die Erinnerung an den Gefürchteten. Und es wurde gesagt, die Angst ist die Kraft des Wissens über den Verlauf der Bestimmung. Doch ist dies die Ursache der Angst, nicht die Angst selbst, sagt Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ebenso wurde gesagt, die Angst ist die Flucht des Herzens vor dem Eintritt des Befürchteten bei dessen Wahrnehmung. Er sagte weiterhin, die Furcht ist spezieller als die Angst, denn die Furcht bezieht sich auf diejenigen, die Wissen über Allah besitzen. Denn Allah Azza wa Jal sagt, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Gewiss, Allah ist allmächtig und allvergebend. Demnach handelt es sich bei der Furcht um eine Angst, die mit Wissen verbunden ist. Furcht ist also Al-Khashya und die Angst ist Al-Khawf. Und Al-Khashyatu ist Al-Khawf ma'a'ilm, also Angst mit Wissen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهِ. Ich bin der Gottesfürchtigste unter euch und derjenige, der ihn am meisten fürchtet. Und die Gottesfurcht ist natürlich die Taqwa, und die Furcht vor Allah, die hier erwähnt wurde, ist die Khashya. Die Angst ist daher eine Bewegung. Und es geht nun weiter mit der Erläuterung von Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Er sagt, die Angst ist daher eine Bewegung und die Furcht ist eine Anspannung und ein Stillstand. Denn derjenige, der einen Feind, eine Flut oder ähnliches sieht, hat zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Bewegung zur Flucht und dieser Fall ist die Angst. Die zweite ist der Stillstand und die Beständigkeit an einem Ort, an dem ihn nichts erreichen kann, und dies ist die Furcht. An einer anderen Stelle sagt er, derjenige, der Angst hat, weicht ab zur Flucht und zur Zurückhaltung. Doch derjenige, der sich fürchtet, beruft sich auf das Wissen. Ein Beispiel dafür ist derjenige, der kein Wissen über die Medizin besitzt und einem geschickten Mediziner. Der Erste flüchtet von der Krankheit, doch der Mediziner beruft sich auf seine Kenntnisse über die Medikamente und die Krankheit. Das heißt, der Unterschied zwischen Khauf und Khashya ist, Khauf, also Angst, ist, dass man gar nicht weiß, wie man handeln soll. Aber bei der Khashya gibt es zusätzlich noch Wissen dazu. Und Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah hat hier nun das Beispiel eines Mediziners genommen, der nicht einfach sich erschreckt, wenn er mitbekommt, der Patient ist krank und nicht mehr weiß, was zu tun ist, sondern er hält inne und überlegt und schaut nach in seinem Wissen, was ist nun die richtige Handlung. Ein weiterer Begriff in Bezug auf die Angst ist die Verehrung, Al-Ijlal. Hierzu sagte Ibn Qayyim rahimahullah, die Verehrung ist die Hochachtung verbunden mit der Liebe. Die Verehrung, also Al-Ijlal, ist die Hochachtung, also Ta'zim, verbunden mit der Liebe, Al-Hubb. Zusammenfassend erläuterte Ibn Qayyim rahimahullah die Arten der Angst, indem er sagte, die Angst ist die für Allgemeinheit der Gläubigen, also Al-Khauf, ist für jeden. Die Furcht ist für die wissenden Gelehrten. Die Ehrfurcht ist für die Liebenden und die Verehrung ist für die Nahestehenden. Und das ist eben, je mehr der Iman steigt, desto mehr wird die Angst verbunden mit anderen Aspekten. Deswegen der Muslim, der wahre Muslim, der fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala, aber es ist eine Furcht, die mit Wissen verbunden ist, mit Hochachtung verbunden ist, mit Liebe verbunden ist. Das heißt, er lebt nicht in völliger Paranoia, sondern er lebt in einer Beziehung zu Allah, in einem Respekt, in einer Hochachtung, sodass dies ihn dazu führt, dass er auch eben entsprechend die Gottesdienste ausübt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auferlegt, Angst zu haben vor Allah Jalla wa Ala und ihn zu fürchten, indem er sagte, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dies ist nur der Satan, der euch mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen sucht. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Allah Azza wa Jalla sagte auch, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe, und haltet euren Bund mir gegenüber, so will ich meinen Bund euch gegenüber halten, und vor mir allein sollt ihr Ehrfurcht haben. Und er sagte Jalla wa Ala, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillahi wa kanu 'alayhi shuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawn wala tashtaru biayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Gewiss, wir haben die Tora hinabgesandt in der Rechtleitung und Licht sind, womit die Propheten, die sich Allah ergeben hatten, für diejenigen, die dem Judentum angehören, walten. Und so auch die Leute des Herrn und die Gelehrten, nach dem, was ihnen von der Schrift Allahs anvertraut worden war und worüber sie Zeugen waren. So fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet mich und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis, wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala lobte diejenigen, die ihn fürchten, indem er sagte, Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, annahum ila rabbihim raji'un, ulaika yusari'una fil khayrati, wa hum laha sabiqun. Gewiss, diejenigen, die aus Furcht vor ihrem Herrn besorgt sind und die an die Zeichen ihres Herrn glauben und die ihrem Herrn nichts beigesellen und die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden, diese beeilen sich mit den guten Dingen und sie werden sie erreichen. Aisha radiallahu anha fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam über diese Ayah, als sie sagte, ist das derjenige, der illegalen Geschlechtsverkehr begeht, Alkohol trinkt und stehlt? Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt was? Er sagt, dass diese Menschen besorgt sind und dass diese Menschen Angst haben. Sind das diejenigen, die sündigen? Fragte Aisha radiallahu anha. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, o Tochter des Siddiq, also Abu Bakr. Vielmehr ist es derjenige, der fastet, betet und spendet, doch er befürchtet, dass Allah von ihm nicht annimmt. Diese sind diejenigen, die sich mit den guten Dingen beeilen und diese werden sie erreichen. Hier müssen wir uns mal selbst anschauen. Wenn wir beten und fasten, denken wir dann, Allah subhanahu wa ta'ala hat es angenommen? Viele von uns sind sich sicher. Viele von uns, wenn man ihnen sagt, kehre zurück zu Allah, fürchte Allah, dann denkt er sich, warum sagt er denn das? Was habe ich denn angestellt? Ich bete doch immer regelmäßig, sogar vielleicht in der Moschee. Ich faste doch, ich spende doch, ich lese den Koran. Das sind die Menschen, die mit sich selbst zufrieden sind. Und das sind die Menschen, die nicht wissen, wie der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala zu beschreiten ist. Denn jemand, der mit sich selbst zufrieden ist, muss wissen, dass Allah mit ihm nicht zufrieden ist. Denn wenn du denkst, du hast genug getan für Allah Jalla wa Ala, dann bist du respektlos gegenüber Allah Azza wa Jal. Denn wenn du dir die Gaben anschaust, die dir Allah Azza wa Jal gegeben hat, wenn du diese vergleichst mit deinen Taten, mit deinen Ibadat, dann sind sie überhaupt nicht, dann steht das überhaupt nicht in einem Verhältnis. Sondern die Taten, die wir machen, sind so mangelhaft, sind so wenig, gering, dass es überhaupt nicht ausreicht als Preis für die Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala sagte über diese Ayah, bei Allah, sie haben das Gute getan und sie haben sich dabei angestrengt und sie fürchteten, dass von ihnen nicht angenommen wird. Der Gläubige verbindet das Gute mit der Furcht und der Heuchler verbindet das Schlechte mit der Sicherheit. Der Gläubige, wenn er etwas tut, was gut ist, wenn er gebetet, wenn er fastet, wenn er etwas macht, was Allah Azza wa Jal will, verbindet er diese Tat immer noch mit der Furcht, dass er nicht ankommen wird, und zwar bei der Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal. Und so waren die Gefährten. Und es wird überliefert, auch wenn in der Überlieferungskette eine Schwäche herrscht, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu sagte, wenn mein rechter Fuß im Paradies wäre und mein linker Fuß noch nicht, wäre ich mir nicht sicher. Das sind die Gefährten. Und Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte, wie ich gestern schon erwähnte, hätte die Mutter von Umar doch nicht auf die Welt gebracht. Aus Furcht vor Allah. Das heißt, sie verbinden die guten Taten mit der Furcht. Und deswegen wurde ihnen auch diese frohe Botschaft schon zu Lebzeiten übermittelt, dass sie ins Paradies eintreten werden. Weil sie dann nicht dadurch hochmütig werden, durch diese Erkenntnis. Auch wenn sie wissen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam lügt nicht. Und wenn er es ihnen versprochen hat, dann ist es auch sicher so. Aber haben diese Gefährten dann das Gebet vernachlässigt? Haben sie dann das Fasten vernachlässigt? Haben sie dann die Selbstabrechnung vernachlässigt? Es wurde überliefert, dass Abu Bakr as-Siddiq oder Umar ibn Khattab seine Zunge nahm und sagte, das ist derjenige, der mich zum Verderben bringt. Dadurch, dass jemand vielleicht etwas sagt, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht möchte. Diese feine Selbstabrechnung, al-Muhasaba, ist sehr wichtig für einen Menschen. Und dies gelingt nur, wenn wir auch Furcht haben vor Allah. Aber der Heuchler, wie Al-Hasan al-Basri rahimahullah gesagt hat, sündigt und fühlt sich sicher. Allah vergibt alles. Allah wird mich nicht bestraft. Er fühlt sich sicher, obwohl er gerade am Sündigen ist oder obwohl er viele Sünden begangen hat. Das macht kein gläubiger Mensch, sondern der gläubige Muslim glaubt daran, egal wie viel ich tue, ich muss immer befürchten, dass es zu wenig war. Uwais al-Qarni, rahimahullah, sagte in Bezug auf die Angst, sei in Bezug auf Allah so, als ob du alle Menschen getötet hättest. In einer anderen Überlieferung sagte er, du wirst die Stufe nicht erreichen, bis du empfindest, als ob du alle Menschen getötet hättest. Das heißt, bis du dich für schuldig empfindest, so wie jemand, der alle Menschen umgebracht hat. Er fühlt sich sicherlich schuldig, dass er etwas getan hat, gesündigt hat. Fühlst du dich sündig als Sündiger? Fühlst du dich schuldig? Schau dir an, wie viele Sünden du gemacht hast bis jetzt. Die ganzen Jahre, in der du praktizierst. Vergessen wir jetzt mal die Jahre, in der du vielleicht noch nicht Muslim warst oder noch nicht praktiziert hast. Seitdem du gesagt hast, ich bereue, ich höre jetzt auf mit diesem falschen Leben. Seit diesem Zeitpunkt, wie viele Sünden machst du bewusst? Wir wollen jetzt gar nicht mal reden über die unbewussten Sünden. Wie viele Sünden machst du bewusst? Wie viele Sünden, für wie viele Sünden bereitest du dich sogar vor? Und du fühlst dich in Sicherheit vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Und die großen Gefährten, die alles getan haben, was sie nur konnten als Menschen, fühlten sich nicht in Geborgenheit und Sicherheit vor dem Zorn Allah subhanahu wa ta'ala. Der Grund dafür ist, dass die Herzen sich verhärtet haben. Dass die Herzen nicht mehr sanft sind. Dass die Herzen nicht mehr mit dem wahren Glauben gefüllt sind, sondern zu viel Sünden wurden umgesetzt. Man hat sich zu sehr mit dem Diesseits beschäftigt. Man hat sich zu sehr entfernt vor Allah subhanahu wa ta'ala und deswegen fürchtet man Allah nicht mehr. Das heißt, der Grund dafür, dass ich die Sünde mache, ohne zu zucken, ohne dass es mir überhaupt leid tut und dass ich nach der Sünde wirklich lachen kann, ist, dass mein Herz hart ist, so fest ist, fester als ein Stein. Der Grund dafür, dass mein Herz so hart ist, ist mangelnde Ibad. Mangelnde Ibad. Wer ein hartes Herz hat, der muss viel Ibad machen. Viel beten, viel fasten, viel spenden, viel Koran lesen, viel Dhikr machen. Sich an den Tod erinnern. Ansonsten bleibt dein Herz so hart, sodass man dann sündigt, ohne zu zucken. Und hierbei gibt es zwei Möglichkeiten und eines ist schlimmer als die andere. Entweder du glaubst, Allah kann dich nicht bestrafen, dann bist du raus aus dem Islam, möge Allah uns davor bewahren. Oder du bist sicher vor der Strafe Allahs, dann bist du ein unwissender Mensch. Und deswegen in jedem Falle, ob du an die Strafe glaubst oder nicht glaubst, die Tatsache, dass du nicht fürchtest, dass du nicht Allah Azza wa Jal achtest, hochachtest, diese Tatsache führt dazu, dass du von Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit Gnade behandelt wirst, wenn du dies nicht bereust. Die Angst, die der Gläubige in seinem Leben empfindet, vergeht aber im Paradies. Und das ist eine große Gabe Allahs. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und wie wir gleich sehen werden, die Angst bzw. Furcht und die Sicherheit können nicht vereint werden. Wie wir gleich sehen werden in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Entweder du hast jetzt Furcht vor Allah, dann wirst du sicher sein, Yawm al-Qiyam. Oder du bist dir sicher hier vor Allah und Allah ist dir egal, dann wirst du Furcht und Angst haben, Yawm al-Qiyam. Allah Azza wa Jal sagt, بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Aber nein, wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, dessen Lohn steht für ihn bei seinem Herrn, und sie soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie trauern. Und das ist eine wunderschöne Gabe für jeden Menschen, der weiß, ich habe Probleme in meinem Leben. Dann weiß ich aber, wenn ich an Allah Azza wa Jal glaube, wenn ich das tue, was Allah subhanahu wa ta'ala mir auferlegt hat, dann werde ich Yawm al-Qiyamah weder Furcht haben, noch traurig sein. Wer also in seinem Leben vor Allah Angst empfand, der wird am Tag der Auferstehung keine Angst spüren. Hierbei sind zwei Arten der Angst vor Allah zu unterscheiden. Zum einen die Angst vor der Strafe Allahs und zum anderen die Angst vor Allah selbst. Al-Imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, sagte, die erste Stufe der Angst ist die Angst vor der Strafe Allahs, vor Jahannam, vor dem Verdammnis, vor der Strafe im Grab, vor der Strafe im Diesseits. Und dies ist die Angst der Allgemeinheit der Menschen. Diese Art der Angst erreicht man durch den Glauben an das Paradies und die Hölle, indem man daran glaubt, dass sie der Lohn bzw. die Strafe sind für den Gehorsam bzw. den Ungehorsam. Die zweite Stufe der Angst ist die Angst vor Allah selbst. Dies ist die Angst der Gelehrten und Wissenden. So sagte Allah, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Gewiss, Allah ist allmächtig und allvergebend. Denn als ihre Erkenntnis über Allah sowie über seine Namen und Eigenschaften vollendet war, folgte daraus die Furcht. Diese überflutete das Herz und spiegelte sich sodann in den Taten des Körpers wieder. Und hier in dieser Aya, liebe Geschwister, sehen wir, welche Namen benutzt Allah subhanahu wa ta'ala zum Schluss dieser Aya. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Gewiss, Allah ist allmächtig und allvergeben. Azizun Rafu. Was ist nun der Sinn hinter dieser Kombination? Denn die Namen Allahs Azza wa Jal haben jeweils für sich eine Bedeutung und in ihrer Kombination mit anderen Namen eine weitere Bedeutung. Al-Aziz ist der Stolze, der Allmächtige, der keinen braucht. Und Ghafur ist der Allvergebende. Was ist nun die Bedeutung, die aus dieser Verbindung zum Vorschein kommt? Es ist die Bedeutung, dass Allah Azza wa Jal vergibt, nicht weil er schwach ist. Denn es gibt Menschen, die können dir vergeben, weil sie schwach sind. Wenn jemand etwas erlitten hat und dieser Ungerechte war ein starker, reicher, angesehener Mensch, du kannst gegen ihn nichts machen, dann sagst du, ja, okay, alles klar, kein Problem, geh. Nicht, weil du so kräftig bist und ihm vergeben hast, nein, nein, weil du eben so schwach bist, hast du ihm vergeben. Und es gibt andere Mächtige, die vergeben nicht. Sie nutzen ihre Macht aus, sie nutzen ihre Vorteile aus, um mit den Menschen ungerecht umzugehen. Aber Allah Jalla wa Ala vergibt nicht aus Schwäche, sondern er ist der Allmächtige, aber er vergibt auch. Die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala und seiner Strafe hat eine große Wirkung auf das Verhalten des Menschen. So erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, wie diese Angst zur Verrichtung von guten Taten führt. Allah azza wa jalla sagt, إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Gewiss, die Frommen trinken aus einem Becher, dessen Beimischung Kampfer ist, aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken, die sie sprudelnd hervorströmen lassen. Sie erfüllen das Gelübde und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Und sie geben, obwohl man sie liebt, Speise zu essen einem Armen, einer Waisen und einem Gefangenen. Wir speisen euch nur um Allahs Angesichts willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Wir fürchten ja von unserem Herrn einen Tag, der düster blicken lässt, einen unheilvollen. So bewahrt sie Allah vor dem Übel jenes Tages und wird ihnen strahlendes Glück und Freude darbieten. Das heißt, diese Menschen haben diese guten Taten getan, weil sie Furcht hatten vor Allah. Darum gab ihnen Allah subhanahu wa ta'ala Sicherheit am Tag der Auferstehung. Allah azza wa jalla sagte auch, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Solche Lampen gibt es in Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin seinen Namen genannt wird. Ihn preisen darin am Morgen und am Abend Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebets, von der Entrichtung der Abgabe, die einen Tag fürchten, an dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden. Diese guten Taten und Gottesdienste, die dieser Mensch macht, wurden verrichtet, weil diese Menschen den Tag der Auferstehung fürchteten und wussten, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie versammelt. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte, Man khafa adlaj, wa man adlaja balagha al-manzil, ala inna sil'ata Allahi ghaliyah, ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Wer Angst hat, beginnt früh. Adlaj benutzt man, um zu sagen, also früh verreisen. Morgens schon anfangen zu verreisen. Also im Sinne von, man strengt sich an. Und wer früh beginnt, erreicht das Ziel. So wisst, die Ware Allahs ist teuer. Die Ware Allahs ist das Paradies. Das bedeutet, wenn du ins Paradies kommen möchtest, musst du dich anstrengen. Du musst dich besiegen. Du musst deine Seele bändigen. Und dies geht natürlich, wenn du weißt, was die Strafe ist, wenn man dies nicht tut. Der Hadith besagt, dass derjenige, der sich vor Allah fürchtet, sich anstrengt, Gutes zu tun, damit er die kostbare Ware Allahs erlangt. Eine weitere Folge der Angst vor Allah ist, dass die Sünden und Begierden dadurch verachtet werden. Ibn Qudama sagte, zu den Früchten der Angst gehört, dass sie die Begierden unterdrückt und die Genüsse verderbt. Somit werden die beliebten Sünden bei diesem Menschen verhasst und verdorben. Allerdings sind hier nur die verbotenen Genüsse gemeint. Denn es gibt auch erlaubte Genüsse, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht verboten. Ein Beispiel dieser Wirkung der Angst auf die Gelüste gab Ibn Qudama, indem er sagte, rahimahullah, so wie der Honig von demjenigen, der ihn begehrt, dann verabscheut wird, wenn er weiß, dass er Gift enthält, so werden die Gelüste durch die Angst verbrannt. Ein weiterer Nutzen der Angst und der Furcht vor Allah ist, dass Allah seine Diener lobte, die ihn fürchten. So sagt Allah Azza wa Jal, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Da erhörten wir ihn und schenkten ihm Yahya und besserten ihm seine Gattin. Sie pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen und uns in Begehren und Ehrfurcht anzurufen. Und sie pflegten vor uns demütig zu sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون bis er sagte سبحانه أولئك في جنات مكرمون. Und diejenigen, die wegen der Strafe ihres Herrn besorgt sind, denn gewiss vor der Strafe ihres Herrn kann sich niemand sicher erlauben, bis er sagte جل جلاله jene werden sich in Gärten befinden und darin geehrt. Neben diesem Nutzen der Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, der im Diesseits erlangt wird, hat die Angst auch einen Nutzen im Jenseits. Und zwar zu den wundervollsten Folgen und Früchten der Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass sie ein Grund für den Genuss im Schatten des Thron Allah subhanahu wa ta'ala sein wird. So erwähnte der Prophet alaihi salatu wassalam die 7 Menschengruppen, die im Schatten des Thron Allahs azza wa jal sein werden. Er sagte, سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. Es gibt sieben, denen Allah Schatten gewähren wird an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt außer seinem Schatten. Ein gerechter Herrscher, ein Jugendlicher, der in der Anbetung Allahs aufwuchs, ein Mann, dessen Herz an den Moscheen hing, zwei Menschen, die einander für Allahs Wohlgefallen liebten, sich deshalb trafen und sich deshalb verließen, ein Mann, der von einer hübschen und angesehenen Frau zum illegalen Geschlechtsverkehr verführt wurde, jedoch sagte, ich fürchte Allah. Ein Mann, der so spendete und es derart verbarg, dass seine linke Hand nicht wusste, was seine rechte Hand spendete. Und ein Mann, der Allah im Stillen gedachte und dessen Augen deshalb tränte. Einer dieser sieben Erwähnten in diesem Hadith ist ein Mann, der von einer hübschen und angesehenen Frau zum illegalen Geschlechtsverkehr verführt wurde, jedoch sagte, ich fürchte Allah. Das heißt, er hat diese Sünde unterlassen aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls ist einer von diesen sieben Personengruppen jemand, der durch die Furcht diesen Lohn bekommen wird, derjenige und ein Mann, der Allah im Stillen gedachte und dessen Augen deshalb tränte. Das Weinen für Allah subhanahu wa ta'ala ist natürlich auf der einen Seite durch die Furcht vor Allah azza wa jal und die Angst. Aber auf der anderen Seite führt die Scham vor Allah subhanahu wa ta'ala auch zu den Tränen. Denn wenn du dir anschaust, wie viele Gaben Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, und wenn du dann einmal innehältst und dich an eine Sünde erinnerst, die du begangen hast. Viele Sünden haben wir. Wenn wir uns an eine Sünde mal erinnern und du dir dann klar machst, mit welcher Gabe du diese Sünde begangen hast. Du hast sie mit deinen Augen begangen. Du hast diese Sünde weiterhin mit deinem Mund begangen, mit deiner Zunge begangen, mit deinen Händen begangen, mit deinen Ohren, mit deinen Beinen. Das sind alles Gaben Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal schenkt dir diese Gaben, ohne dass du irgendeinen Preis dafür bezahlt hast. Du hast sie einfach so bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala in bester Art und Weise. Du bist gesund. Du hast keine Fehler. Und diese Gaben nutzt du nun, um den Zorn Allahs Azza wa Jal zu erreichen. Und das ist etwas, wofür ein Muslim sich so schämt, dass dann das Herz den Befehl an die Augen gibt, dass die Tränen fließen sollen. Aber wenn jemand hochmütig ist, wenn jemand sich nicht vor Allah schämt, wenn jemand nicht darüber nachdenkt, wie viele Gaben Allah ihm gegeben hat, und noch mehr, nach der Sünde hat Allah dir die Gaben noch belassen. Er hat sie nicht weggenommen von dir. Du wurdest nicht blind. Du wurdest nicht taub. Du wurdest nicht stumm. Du wurdest nicht gelähmt. Und du sündigst noch einmal mit diesen Gaben. Und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt dir die Gaben wieder nicht weg. Und du benutzt sie noch einmal. Und er nimmt sie dir wieder nicht weg. Irgendwann schreit das Herz, dass es sich schämt vor Allah subhanahu wa ta'ala und dadurch werden dann die Tränen fließen, wenn man tatsächlich Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Denn jeder Mensch wurde so erschaffen. Das ist die Veranlagung des Menschen. Jemand, der dir etwas Gutes tut, wenn du ihm dann als Antwort etwas Schlechtes tust und er tut dir wieder was Gutes, das hält kein normaler Mensch aus. Er wird sich schämen. Er wird traurig sein, er wird es bedauern. Umso mehr müssen wir es bedauern, wenn wir sündigen durch die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jal hat dir nicht nur diese Gaben, die er dir gegeben hat und wodurch du oder womit du die Sünden machst, er hat sie dir nicht nur nicht weggenommen, sondern subhanahu jalla jalaluhu, er legt einen Schutz um dich herum, sodass kein Mensch mitbekommt, dass du eigentlich ein Sündiger bist. Jeder denkt, du bist ein Fastender, ein Betender, jemand, der die Sunna liebt, jemand, der Da'wah macht. Und du bist eigentlich nichts anderes als eine Masse von Sündigern. Aber nur du weißt es und Allah Jalla wa Ala weiß es. Wenn wir dies vor Augen halten, wird das dazu führen, dass man sich schämt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, damit man dieses Herz noch sanfter bekommt, sollte man das auch aussprechen. Wenn du die Hände hochhebst und sagst, oh Allah, du kennst meine Sünden und du hast mich in diesem Schutz belassen. Du hast mich nicht bloßgestellt und du vergibst mir die Sünde. Und ich, unwissender Mensch, undankbarer Mensch, benutze deine Gaben wiederum, um wieder zu sündigen. Vergib mir, oh Allah, für meine Unachtsamkeit und meinen mangelnden Respekt dir gegenüber. Versuch dies immer zu machen und dann wird bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala auch dein Körper sich schämen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal all unsere Sünden vergeben. Eine weitere Folge der Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala ist eben die Sicherheit im Jenseits. Dazu sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah jalla wa ala sagt, La ajma'u ala abdi khawfaini wa la amnain, man khafani fi dunya, ammantuhu fi al-akhira, wa man aminani fi dunya, khawaftuhu fi al-akhira. Ich werde meinem Diener keine zwei Gefühle der Angst und keine zwei Gefühle der Sicherheit verbinden. Wenn er ihm diesseits vor mir Angst empfand, so werde ich ihm am Tag der Auferstehung das Gefühl der Sicherheit empfinden lassen. Und wenn er ihm diesseits sich vor mir im Schutz empfand, so werde ich ihm am Tag der Auferstehung Angst empfinden lassen. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, يَا لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْحِ. In die Hölle wird kein Mann eintreten. Und im islamischen Kontext, wenn hier Mann erwähnt wird, meint man dann nicht nur die männlichen Personen, sondern eben jeder Mensch, auch Frauen. In die Hölle wird kein Mann eintreten, der vor Angst vor Allah weint, bis die Milch wieder in den Euter gelangt. Und das ist unmöglich. Und deswegen müssen wir uns anstrengen, diese Angst und diese Furcht, diese Scham, dieses Bedauern zu empfinden, sodass die Tränen fließen. Und das geht nur dadurch, dass du dich selbst tadelst. Dadurch, dass du Allah lobpreist. Dass du Allah Azza wa Jal mit seinen Namen erwähnst. Mit seinen Eigenschaften erwähnst. Dass du vor ihm dich niederwirfst. Und dass du sagst, ich bin dein Diener. Ich bin dein schwacher Diener, dein abhängiger Diener. Ich bin dein Diener, der ohne dich ins Verderben gelangt. Rette mich vor meinen Sünden. Ich kann mich alleine nicht retten vor meinen Sünden. Wenn du mich im Stich lässt, werde ich verlieren, werde ich im Verlust sein und so weiter. Fleh deinen Herrn an. Fleh Allah subhanahu wa ta'ala an. Bitte ihn, dass er dich rettet. Und dadurch wird dein Herz bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala Demut empfinden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. Zwei Augen werden vom Höllenfeuer nicht berührt. Ein Auge, das aus Furcht vor Allah weinte und ein Auge, das auf dem Weg Allahs in der Nacht Wache hielt. Das sind einige Punkte, die man beachten sollte, um Angst und Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala zu spüren. Und dann kommen wir das nächste Mal zu den Wegen zur Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.